Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1 Live. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr da seid und freue mich sehr auf euch, mich mit euch zu unterhalten, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Talkradio-Sendung. Dann könnt ihr mich anrufen, gerne. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch kostenfrei faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht und diese Woche, das ist die Regine und Regine ist 31 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Regine. Deswegen hast du angerufen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Freund. Dein Freund? Ja. Was ist denn mit dem los? Was mit dem los ist, der hat mich total verarscht. Mhm. Und zwar habe ich den vor circa einem Jahr kennengelernt. Mhm. Und der hat mir wirklich den Himmel auf Erden versprochen. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? In der Diskothek haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und es war auch ganz wunderschön und das ist auch ein richtig toller Mann so, ne? Mhm. Normalerweise. Wie hat er dich denn jetzt verarscht? Wie er mich verarscht hat? Also, wir waren ein halbes Jahr zusammen, dann bin ich zu ihm gezogen und dann hat er mir also Geschenke gemacht ohne Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und unter anderem auch ein Pferd hat er mir auch geschenkt. Ein Pferd? Ein Pferd, ja. Er wusste genau, dass ich Pferde über alles liebe. Und bist du auch Reiterin? Ja, bin ich auch. Mhm. Bin hier Reiterin. Aber ich hatte immer nur geliehene Pferde, nie ein eigenes. Mhm. Weil ich mir das selber nie leisten konnte. Das ist natürlich ein tolles Geschenk. Das und man kriegt nicht alle Tage ein Pferd geschenkt. Ja, und das Pferd hat 35.000 Mark gekostet. Wow, so ein richtiges großes Pferd, kein Pony. So ein richtiges großes. Das ist ein richtiges Turnierpferd gewesen. Hm? Mhm. Oder ist es immer noch? 35.000 Mark. Ja. Ja, das zeigte, dass du ihm viel wert bist, ne? Das hat gezeigt. Oder sollte zeigen. Und er war auch immer stolz, wenn er auf Turniere war und hat dann auch gewonnen oder so. Das fand er immer klasse. Mhm. Das war das erste halbe Jahr. Also nach einem halben Jahr habe ich das Pferd gekriegt. Und dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Nämlich, was hat er gemacht? Was er gemacht hat, der hat mich nur verarscht. Der hat erstmal ist er fremdgegangen. Mhm. Dann hat er mich geschlagen, ohne Ende. Also wenn er nach Hause kam, er hat eine große Firma und er kam nach Hause und es war nicht alles so nach seinem, wie er das gerne hätte, dann kriegte ich was an den Backen. Mhm. Das war, wenn ich nicht richtig angezogen war zum Beispiel, ja. Dann hat er mich geschlagen, er hat mich sowas von misshandelt und naja, und das habe ich mir aber alles noch gefallen lassen. Und dann, außerdem hat er mir auch noch einen Hund geschenkt, einen kleinen Welpen und den habe ich auch über alles geliebt. Den hat er mir nachher weggenommen, hat er wieder verkauft. Was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Das Schlimmste, was er mir angetan hat, dass er mich vergewaltigt hat, dass er mich geschlagen hat, dass er einen Metzger bestellt hat. Ein Metzger, der kam zu uns nach Hause und der wollte mein Pferd schlachten. Und der stand da, der hatte seine Messer gewetzt, kann man wirklich so sagen, hatte diesen Bolzen. Es gibt ja, wenn man diese Tiere schlachtet, das muss ja, glaube ich, irgendwie mit so einem Bolzen. Dann hat er diesen Pferd an den Kopf gesetzt und wollte das Pferd dann also erschießen. Oder ich weiß nicht, wie man das sonst anders nennt. Mhm. Und da hat er gesagt, ich hätte nur noch eine Wahl, ich bleibe bei ihm. Wie, das hat er in Anwesenheit des Metzgers gesagt? Des Metzgers gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Metzger war, aber ich denke mal. Dann hat er diesen Bolzenschussgerät dem Pferd an den Kopf gehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bleib bei dir. So, ein Jahr kennst du den. Ja. All das ist passiert, was du gerade geschildert hast. Ja. Das sich unglaublich schlimm anhört. Was ist jetzt im Moment? Bist du mit ihm noch zusammen? Ja. Wann war die Geschichte mit dem Metzger? Das war jetzt vor 2 Monaten. Und bist du in den letzten 2 Monaten wieder geschlagen worden? Ja. Hat er dich vergewaltigt wieder? Ja. Also Also du durchgehst und durchlebst im Moment die Hölle. Ich, ja, aber ich muss da bleiben, weil sonst ist mein Pferd tot. Bist du noch berufstätig, Regine? Nee. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Wollte er nicht mehr. Mhm. Du sitzt also quasi irgendwie im goldenen Käfig. Du, ja, hast da so materiell alles? Alles. Alles. Und dieser Mann hält dich fast wie eine Sklavin. Ja. Und du bleibst, ich wiederhole das jetzt nochmal, du bleibst nur dort aus Angst vor dem, dass deinem Pferd etwas angetan werden könnte. Ja, das macht er, das weiß ich. Das wird er tun. Denn dieses Geld, das ist ihm scheißegal. Hauptsache, er wird mir wehtun. Ich habe ja gesagt, ich sage, ich ziehe aus, ich suche irgendwie eine Stelle, wo ich das Pferd unterstellen kann, mhm, dass ich das betreuen kann. Jetzt und erzählst du mir solche Horrorgeschichten, mhm, und sagst, ich kann im Moment nicht wegen des Pferdes. Ja. Das ist ja auch alles sehr, sehr, sehr löblich, dass du so ein Herz für das Tier hast und dieses Pferd so liebst. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber wie soll das denn weitergehen? Willst du jetzt die nächsten Jahre so leben? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist doch am Ende. Eigentlich musst du doch seelisch am Ende sein. Bin ich auch. Ich möchte ja auch gerne Kinder haben. Aber das geht ja gar nicht mit so einem Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieso? Du sagst, der Mann ist... Wenn ich jetzt gleich auflege, dann kommt er runter, dann muss ich sofort auflegen, ne? Mhm. Mhm. Dann will ich hier ganz schnell noch eine Idee sagen. Du sagst, der Mann ist den ganzen Tag weg, ne? Nein, das kommt immer drauf an, das weiß ich ja nicht genau. Der kommt immer zwischendurch mal, der kontrolliert mich. Und wenn er seine Partys hat mit seinen Leuten da, dann muss ich immer präsent sein. Das ist so anstrengend. Wo befindet sich das Pferd zurzeit? Bei uns auf dem Hof. Bei euch auf dem Hof. Mhm. Also ich kann es nicht einfach so wegnehmen und ich kann auch nicht einfach so ins Frauenhaus gehen. Es geht nicht. Das ist nicht möglich. Das habe ich alles schon versucht, mhm, irgendwie zu machen. Ne? Doch, irgendeine Möglichkeit wird es geben. Das, was du jetzt sagst, heißt ja, würde ja klassisch bedeuten, ich muss mich dieser ganzen Situation hingeben. Das ist nicht der Fall. Es wird irgendeine Möglichkeit geben, dass du dieses Pferd in Sicherheit bringst und selbst auch über alle Berge bist. Ja, aber diese Pferde, die haben ja auch Papiere und die kann man nicht einfach so teure Reitpferde. Die kennen ja auch so, die in der Szene und so kennen die ja alle. Mhm. Ja, das ist, mhm, ja das Problem. Mhm. Das sind ja nicht einfach so Pferde, so, was weiß ich, so Klepper oder sonst was. Das sind also richtige Pferde, die international auch bekannt sind. Mhm. Mhm. Gut, da habe ich jetzt keine Ahnung von, wie man also so ein Pferd in Sicherheit bringt. Dennoch bin ich der Auffassung, bei guter Recherche, und eigentlich müsstest du das viel besser wissen als ich, müsste es irgendeine Möglichkeit geben, dieses Pferd, wie gesagt, in Sicherheit zu bringen. Relativ schnell. Denn es kann einfach nicht angehen, Regine, dass du wegen des Pferdes, so nachvollziehbar das auch ist, so ein Martyrium mitmachst und durchmachst. Das geht nicht. Das geht einfach, Punkt, das geht nicht. Du musst einfach von diesem Mann weg. Du musst so schnell wie möglich von diesem Mann weg. Ja, da hast du schon recht, aber ich weiß gar nicht, wie ich das auch machen soll, weil ich jetzt dieses Geld auch und alles gewohnt bin und wo ich hin soll, weil überall kennen sie mich dann ja auch, ne? Ja gut, du musst ja nicht in der, also das ist ja nur kein Argument für mich, das mit dem Geld. Wenn du stehst unter einem so hohen Leidensdruck, da darf kein Argument sein, ja, ich bin an den Luxus gewöhnt. Das ist ja nur absurd. Ja, das stimmt, ne? Auch. Jetzt geht es nur darum, deine Haut zu retten, im Klartext gesagt. Du musst da weg. Und dann musst du sehen, dass du irgendwie irgendwo eine neue Existenz aufbaust. Also er stellt mich ja nie so, dass ich so, dass man das sieht oder was. Sonst hätte ich ihn ja schon mal irgendwie anzeigen können, mhm, ne? Er ja, macht das immer so, ja. Ja, das macht das noch schwieriger für dich, da juristisch vorzugehen. Aber ja, es geht ja jetzt einfach, da sind wir uns ja einig, dass du nicht bei diesem Mann bleiben kannst. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du ihn kennengelernt hast, beruflich? Da habe ich als Friseuse gearbeitet. Als Friseuse. Hast du aber auch nicht so viel Geld gehabt. Ging auch. Nein, das ging auch. Siehst du. Jetzt nur wegen diesen so. Tier, ne? Und du kannst ja auch rein theoretisch dann irgendwie wieder, könntest ja in deinen Beruf wieder einsteigen. Das könnte ich natürlich, ja, weil ich habe ja immer noch die Adresse, wo ich vorher gearbeitet habe und die würden mich sofort wieder einstellen. So, jetzt gebe ich dir die Aufgabe, weil ich das nun wirklich nicht weiß, wie man in dieser Pferdewelt sich verhält. dass du intensiv darüber nachdenkst, wie du heimlich dieses Pferd von diesem Hof wegschaffen kannst. Und wenn du dich mit dem Tierschutzbund in Verbindung setzt und denen das Problem schilderst. Das habe ich ja schon gemacht. Und was sagen die? Und die haben gesagt, also das Pferd, das ist ja eigentlich, also es ist zwar mein Pferd, aber es gehört ja meinem Mann. Mhm. Also es bleibt dann in seiner Obhut. Mhm. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist ja auch so, wenn ich jetzt weggehen würde, er sagt auch, er findet mich. Mhm. Und dann hätte ich nichts mehr zu lachen. Er will, dass ich bei ihm das bleibe. Das drohen fast alle gewalttätigen Männern ihren Frauen an. Davon darf Frau sich nicht kleinkriegen lassen, abschrecken lassen. Das ist ein Psychoterrormittel. Ja. Da darfst du dich jetzt gar nicht von beeindrucken lassen. Es geht jetzt nur darum, wie du auch für dich gefahrlos aus dieser Beziehung herauskommst. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal ein paar Worte noch redest. Das müssen wir ja auch nicht in aller Öffentlichkeit machen, welche Tipps und Tricks es da gibt. Ja, ich habe nur Angst, also irgendwie, dass er mich, weiß ich nicht, der da den geringsten Anlässen. Ich verstehe, das ist völlig normal, dass du die Angst hast. Mhm. Meine Psychologin ist die Elke heute Nacht. Die Elke ist auch im Moment frei, das weiß ich. Das geht jetzt ganz schnell. Du legst auf und innerhalb von einer Minute ruft die Elke dich wieder an. Nee, das ist gar nicht so gut. Also besser lieber in 5 Minuten, weil ich gerade da was gehört habe. Gut, in 5 Minuten. Mhm. Das hat die Elke auch gehört, dass es in 5 Minuten dann möglich ist. Ja. Also, ich bitte das sehr, sehr, sehr ernsthaft zu bedenken, was ich gerade gesagt habe, Regine. Du musst so schnell wie möglich da weg. Definitiv und ohne Wenn und Aber. Ja, das Geld, das ist auch nicht so das Wichtigste. Ja. Das ist einfach so das Pferd, das ist das Wichtigste, ne? Weil ich das über alles liebe. Mhm. Gut, aber da muss es jetzt eine Regelung geben, weil bei aller Liebe zu einem Pferd bist du jetzt in dein Leben und deine Seele und dein Wohlbefinden doch noch wichtiger, finde ich. Ja? Okay. Du legst auf, in 5 Minuten rufen wir dich wieder an. Gut. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Telefonnummer, hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, jetzt hier in tiefer Nacht, in der intimen Situation der Nacht, über welches Thema auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt habe ich den Chris dran. Und Chris ist ein Mann, stimmt das? Ja, stimmt. Und der ist 27 Jahre alt. Ja, der ist 27, genau. Ja. Also, mein Thema ist die Scharping-Affäre. Aha. Und da hast du dann am Freitag in der Sendung wohl noch so einen mysteriösen Satz gesagt, der mich dann ziemlich aufgeregt hat. Und so hast du dann gesagt, dass du die ganze Aufregung darüber nicht verstehen kannst. Ja, also am Freitag habe ich nur einen Fax vorgelesen. Oder einen Fax, ja. Und dann sagtest du, dass du... Aber ich sehe es genauso. Und ich kann das kann ich nicht nachvollziehen. Warum nicht? Weil wenn der Scharping auf Steuerkosten dadurch gegenfliegt, zur Privatvergnügen zu seiner Freundin nach Frankfurt. Und das waren ja nicht eine Handvoll Flüge, das waren ja etliche Flüge. Das ist nicht nachgewiesen. Er war heute im Verteidigungsausschuss und das sind Flüge, die auch dienstlich begründet waren. Na, ich weiß nicht, das überzeugt mich aber nicht. Aber jetzt mal, es kann nicht sein, dass er da für Privatsachen Steuergelder verpulvert. Das geht einfach nicht. Weißt du, das ist bei einem Politiker nur wirklich, gar vor allen Dingen bei einem Politiker von so hohem Rang, ist es ja nur sehr schwierig, die Grenze zwischen privat und beruflich zu ziehen. Diese Politiker sind ja fast immer im Dienst und politisch aktiv. Findest du nicht, dass die dann auch diesen Luxus in Anführungszeichen genießen sollten, dass sie dann halt auch die staatlichen Maschinen, die Luftwaffe benutzen könnten? Doch, das können sie schon. Dann sollen sie auch dafür bezahlen. Wenn es absolut eindeutig privat ist, ja. Aber wie, ja. Aber wie gesagt, es ist ja nun wirklich sehr verschwommen. Manches ist ja halb privat und manches ist... Ja, wenn es halb privat ist, dann trotzdem. Dann soll er von mir jetzt die Hälfte dabei tun. Hm. Nur ich sag mal, es kann nicht sein, dass er durch die Gegend gondelt und sagt, ja prima, was kostet mich die Welt? Ich meine, diese Politiker, egal ob sie jetzt ranghoch sind oder weniger ranghoch, die haben so viel Vergünstigung. Ja, denen kann das doch irgendwie, denen geht das doch alles irgendwo dran vorbei. Also ich finde, ich bin da ganz anderer Auffassung, Chris. Ich finde, dass man da nicht so deutsch kleinkariert rangehen sollte. Ich will dir mal ein Beispiel erzählen. Der Bundeskanzler hat höchste Sicherheitsstufe. Das bedeutet, dass der Bundeskanzler auch in den Urlaub mit der deutschen Luftwaffe fliegen muss. Seine Frau Doris darf dann aber nicht mitfliegen, obwohl die Maschine ganz leer ist und nur der Bundeskanzler sitzt drin. Die Frau Doris muss dann mit einer Lufthansa oder irgendeiner Linienmaschine hinterher fliegen. Das ist doch völlig absurd. würde sie sich mit in den Flieger setzen, der sowieso fliegt, der den Kanzler sowieso nach Italien fliegt, müsste sie 20.000 Mark bezahlen. Das sind doch absurde Regelungen. Stell dir mal den amerikanischen Präsidenten, die Frau des amerikanischen Präsidenten vor, die dürfte nicht mit in diese Air Force One. Ja, aber ich sag mal trotzdem, wenn es Privatvergnügen ist, dann sag ich mal, dann muss er das irgendwie ausgleichen. Finanziell zumindest. Weil da gehen ja Summen drauf, das kann man ja, sich aber vorstellen. Ja, aber das Problem ist ja, ein Politiker ist nicht irgendwann um abends um 20 Uhr ein Privatmann. Das ist der Bundeskanzler nie. Und das bedeutet ja auch, dass der Bundeskanzler und auch der Verteidigungsminister in der obersten Sicherheitsstufe sind. Das heißt, eigentlich müssten die, finde ich, immer das Recht haben, in Luftwaffenmaschinen zu fliegen. Allein um selbst geschützt zu werden. Ja, aber nicht umsonst. Absolut umsonst. Das ist nun mal ihr Job. Sie sind nun mal ganz oben in der Spitze des Staates. Arbeiten Sie. Also, ja, trotzdem, okay. Ich meine, Sie können mit den Maschinen ja fliegen. Aber ich sag mal, nicht für lau. Nicht auf Kosten des Steuerzahlers. Da gibt es für mich kein Argument, dass das rechtfertigt. Die haben so viel Vergünstigung. Ich meine, ist auch okay. Ich finde nicht, dass sie viel Vergünstigung. Das sehe ich auch ganz anders. Ich finde, dass unsere Politiker viel zu wenig Geld verdienen im Vergleich zu Leuten, die in der Wirtschaft arbeiten. Dieses hat zur Folge, dass die wirklich Elite mehr in die Wirtschaft geht als dann in die Politik, weil es attraktiver ist finanziell. Die haben so viel Verantwortung zu tragen, so viel zu arbeiten, da sollen die verdammt nochmal auch gutes Geld haben und von mir aus auch viele Vergünstigungen haben, habe ich überhaupt kein Problem mehr mit. Solange die gute Arbeit leisten, solange Herr Scharping ein guter Verteidigungsminister ist, und das ist er meiner Auffassung nach, soll er fliegen, ist mir scheißegal. Ja, ich sag, auf gut oder schlecht, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, ne? Gehen sie, ja. Ja, und ich sag mal, auf der anderen Seite, die Affäre mit seiner Freundin auf Mallorca oder so zum Beispiel. Wie fandst du das denn? Das ist sein Privatleben. Mhm. Aber da haben sich ja nun auch ganz viele drüber aufgeregt, ne? Verstehe ich nicht. Das findest du auch okay, dass er sich da halt ablichten lassen? Ich sag mal, warum soll er, weil er jetzt in Anführungsstrichen prominent ist, auf Teufel komm raus mit seiner Frau zusammenbleiben? Mhm. Ich meine, das gibt es millionenfach bei den normalen Leuten in Anführungsstrichen ja auch. Nun war die Kritik ja da, dass er kurz vor dem Mazedonien-Einsatz diese Bilder hat veröffentlichen lassen. Ja gut, ich sag mal, aber trotzdem sein Urlaub gewesen wohl, ne? Ja, genau. Und ich sag mal, er kann seinem Urlaub von mir machen, was er will. Mhm. Das ist seine Privatsache. Mhm. Und da hat sich in denen auch niemand dran rumzuschnüffeln. Aber gut, ich meine, das hat er nur halt gemacht. Und ob er die Möglichkeit hatte, da irgendwas, wie sagt man, die Bilder nicht veröffentlicht zu lassen, das nehme ich mal nicht an. Doch, er hat das sogar gewollt, dass die veröffentlicht wurden. Er hat die auch eingeladen, die Fotografen. Das waren keine Schüsse irgendwie hinterm Baum her oder so. Also ich fasse zusammen, dass diese ganze Fotoaffäre dir völlig egal ist, weil es eine Privatangelegenheit ist. Du sagst aber, wenn die fliegen und wenn das sogar noch privat irgendwie so einen privaten Touch hat, dann sollen die es auch privat bezahlen. Dann soll es bezahlen, das denke ich auf jeden Fall. Okay, da bist du nicht alleine, so denken die meisten in Deutschland. Genau in der Richtung. Na gut. Chris, danke für deine Meinungsäußerung. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine heiße Nummer hier ins Studio, wenn ihr mich erreichen wollt, kostet nichts, diese Nummer. Jetzt bin ich verbunden mit Rolf. Und Rolf ist 21 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dein Thema, Rolf. Ich habe nach 21 Jahren mich erstmal bei meinem Vater gemeldet. Aha. Meine Eltern sind geschieden. Ja. Und der ist jetzt das zweite Mal wieder hier unten. Wir wohnen 600 Kilometer auseinander. Ja. Und ja, jetzt ist meine Freundin eben auf der Couch eingeschlafen, da haben wir dann ein Gespräch geführt. Mhm. Und jetzt heißt es auf einmal, dass ich bei ihm in eine Firma mit einsteigen soll und einen Kredit über 30.000 Mark aufnehmen soll und ja. Das hast du deiner Freundin erzählt? Nee, noch nicht. Das kriegt die gerade mit, die liegt bei mir oben im Schoß hier. Und aber um die Freundin geht es nicht, es geht jetzt um die Sache mit dem Vater. Ja, das hat der zu mir jetzt gesagt, dass ich einen Kredit aufnehmen soll, jetzt über 30.000 Mark. Für Fahrzeuge und das eher selbstständig und dann würde er mich in eine Firma mit reinholen. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist alles ein bisschen schnell, ne? Ja, eben. Wann hast du ihn gesehen? Das erste Mal? Ja. Vor knapp 3 Monaten. Vor 3 Monaten erst. Und wie oft habt ihr euch seitdem getroffen? Er ist jetzt das zweite Mal hier unten. Also bei mir jetzt, ja. Mhm. Und was hat er für eine Firma? Er hat ein Transportunternehmen. Und beim zweiten Mal hat er dir diesen Vorschlag schon gemacht? Ja. Mhm. Wieso musst du da 30.000 Mark aufnehmen? Könnte er dich ja nicht einfach so erstmal in die Firma mit reinnehmen? Als Startkapital würde er dann meinen Anteil da, dass ich dann Anteile von ihm mehr oder weniger mit abkaufe. Verstehe. Was machst du vom Beruf? Ich bin Steinbildhauer. Steinbildhauer? Mhm. Wie schön. Ja. Das ist doch ein toller Beruf. Ja, nicht schlecht. Ja, wirklich. Steinbildhauer. Ich glaube, so nennen sich auch die Leute hier in Köln, die am Dom arbeiten, ne? Kann sein, ja. Ja, da kann man so in deren Werkstätten hineingucken, wenn man am Dom spazieren geht. Ich bewundere die immer sehr, was die machen. Ich finde das einen ganz tollen Beruf. Ist das nicht viel schöner als Autofahren? Knochenjob ist das, sag ich mal so. Echt? Ist das körperlich sehr anstrengend? Ich sag jetzt mal so, wenn man Grabsteine so macht jetzt, die Dinger wiegen auch einiges. Mhm. Oder wenn man jetzt von Kirchen irgendwie die Figuren darunter nimmt. Ja, ja, klar. Aber es ist ja auch eine befriedigende Arbeit und auch eine künstlerische Arbeit irgendwie, ne? Auch, ja. Aber dennoch würdest du sagen, okay, ich würde den Job aufgeben unter Umständen und auch was anderes machen? Unter Umständen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin im Moment etwas überfordert, ich schwanke im Moment hin und her. Mhm. Keine Ahnung. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Mann? Das ist ja eigentlich ein fremder Mann für dich. Ja, eigentlich schon. Also Schwiegervater sagt, der ist ganz in Ordnung, Schwiegermutter sagt, der ist ganz in Ordnung, meine Freundin sagt, der ist in Ordnung und keine Ahnung. Aber du sagst das nicht so richtig. Keine Ahnung. Du weißt das nicht so richtig. Lass mich nochmal eine Frage nachstellen, wieso du überhaupt jetzt nach 21 Jahren auf die Idee gekommen bist, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ja, ich wollte eigentlich nur mal wissen, wer mein Vater ist. Weil meine Mutter hat kein gutes Blatt an den rankommen lassen. Mhm. Und ja, ich wollte mir eigentlich mal irgendwann ein eigenes Bild machen. Mhm. Und warum hat er nie versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen? Oder hat er das und deine Mutter hat das verhindert? So wie er es erzählt hat, meine Mutter das verhindert. Könnte stimmen. Kann sein, ja. Mhm. Wie steht deine Mutter jetzt dazu, dass du mit ihm Kontakt hast? Gar nicht gut. Kann ich mir vorstellen. Die ist jetzt vielleicht eifersüchtig oder sauer auf jeden Fall, ne? Sauer, ja. Mhm. Und dass er jetzt bei mir ist, das weiß im Moment auch nicht. Mhm. Und soll die auch gar nicht erfahren. Und hat er sich denn sehr gefreut, als er von dir gehört hat? Ja. Er wusste ja nur um deine Existenz, dass es dich gibt. Ja. Das wusste er, ne? Ja. Das ist ja nur komisch, wenn man dann nach 21 Jahren plötzlich steht da ein junger Mann vor einem und sagt, hier, ich bin dein Sohn. Das muss ja auch ein tolles Gefühl irgendwie sein. Ja, ich habe selber noch keine Kinder. Nee, aber das musst du bei ihm ja mitbekommen haben, ob er sich wirklich gefreut hat. Und gefreut hat er sich auf jeden Fall. Ist er denn in einer Beziehung? Nein. Er ist also solo. Und hat weiter auch keine Kinder? Doch, ich habe wohl noch einen Halbbruder. Ja. Der ist um die 5, müsste der jetzt sein. Ein kleiner noch. Ja, naja, kenne ich aber auch nicht. Ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen. Ich kann auch verstehen, dass du da noch ein bisschen skeptisch bist. Und ich finde auch zu Recht, wenn man sich so fremd ist und erst zweimal getroffen hat, ihr habt euch zweimal getroffen, ist das vielleicht auch ein gravierender Schritt. Ich meine, immerhin 30.000 Mark ist eine Stange Geld, die du aufnehmen müsstest dafür. Ja, richtig. Wie wäre es denn einfach mit dem Weg, dass du sagst, pass auf, Papa oder wie immer du ihn auch nennst, ich finde es interessant, aber lass uns erstmal noch ein bisschen kennenlernen. Und da können wir ja vielleicht Anfang des Jahres oder im Frühjahr nächsten Jahres, können wir darüber reden. Dann kenne ich dich besser, dann kann ich das alles besser einschätzen und habe ein besseres Gefühl. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also ich würde es jetzt an deiner Stelle ehrlich gesagt nicht sofort machen, wenn ich, so wie du, so ein unwohles Gefühl hätte. Mhm. Ne? Du hast doch einen Job im Moment, ne? Ich habe im Moment einen Job. So, ja. Das heißt, du nagst nicht am Hungertuch, du hast deine Kohle. Und du kannst gut noch ein Dreivierteljahr oder so weiterarbeiten und leben. Das geht, ne? Das geht, ja. Ja, dann mach es ganz genau so, Rolf. Oder setzt er dich ein bisschen unter Druck und sagt, komm jetzt schnell und... Nö, das nicht. Also, nö, weniger. Weißt du, Rolf, wenn der das wirklich ernst mit dir meint, ne? Und wenn da nicht irgendwas Dubioses hintersteckt, dass der deine Kohle nur haben will. Wenn der das ernst mit dir meint, dann wird er sagen, ja, ist eine gute Idee, finde ich auch. Lass uns noch ein bisschen warten. Mhm. Sobald er anfängt, dich unter Druck zu setzen, hast du noch mehr Grund, skeptisch zu sein, finde ich. Mhm. Ja, der will jetzt auch hier runterziehen und sucht sich jetzt hier eine Wohnung. Mhm. Und weil der wohnt oben in Mönchengladbach. Ja. Und ich wohne in der Nähe von Ulm. Ja. Und in Mönchengladbach hatte er aber keine Perspektive mehr, deswegen will er jetzt hier runterziehen. Mhm. Ja, und... Wunderbar, dann das heißt, ja, genau, das heißt, ihr könnt euch dann noch viel besser kennenlernen. Ja, richtig. Also, gut Ding will Weile haben, ne? Gibt es das ein Sprichwort, also lass es mal langsam angehen. Mhm. Und wie gesagt, im Frühling kann man vielleicht anders darüber reden. Alles klar. Alles Gute. Ich soll von meiner Freundin noch fragen, ob ich eventuell ein Autogramm haben kann. Christe, dann legst du mal auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Okay. Dank dir. Grüß an die Freundin. Tschüss, Rolf. Sascha, 21 Jahre, guten Morgen. Hi. Ei, jetzt habe ich aber ein Sascha? Ja. Ja. Da war eine kleine Störung in der Leitung. Sascha, über was unterhalten wir uns? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist im Prinzip, wie soll ich sagen, ich bin schwul und ich wünschte, ich könnte sagen, es ist gut so, weil ich habe irgendwie ein Problem, wie soll ich sagen, ich kriege keinen Mann ins Bett. Du kriegst keinen Mann ins Bett? Ja, um es mal etwas plump auszudrücken. Wie lange bist du denn schon offensiv schwul? Ich würde sagen, seit Anfang des Jahres ungefähr. Ach, oder ja. Besser gesagt, da hast du irgendwie indirekt auch einen Teil zu beigetragen, weil du warst im November in Bochum und ich weiß nicht, seit dem Punkt habe ich irgendwie angefangen, über mich nachzudenken. Das freut mich sehr. Also wenn ich so eine kleine Beeinflussungsmöglichkeit habe, jemanden zu seinem Outing zu bewegen und zu unterstützen, toll. Ja. So, hast du denn schon mal Erfahrungen mit Männern gemacht oder passiert das also in der Fantasie? Es passiert eigentlich hauptsächlich in der Fantasie, aber ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht. Also ich habe da über Internet so zwei Leute kennengelernt, aber irgendwie so das Gelbe vom Ei war das nicht gerade. Nur sagst du gerade, du kriegst keine Männer ins Bett. Naja, also ich will sie auch nicht nur im Bett haben. Nee, ist klar. Ja, ja. Was hast du denn so für Aktivitäten unternommen, um halt Leute kennenzulernen? Auch vieles. Ich gehe öfter in Discos, ich war auch schon mal in normalen Kneipen, sag ich mal, drin. Ich war auch in einer schwulen Disco, bin ich auch öfter mal drin. Aber irgendwie ist auch nicht so, dass ich keine Männer kennenlerne. Nur es ist so, es geht immer bis zu einem bestimmten Punkt und dann blocke ich ab, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Du blockst ab? Also es gibt durchaus Situationen, die, weiß ich, so erotischer Art sind und im Bett landen, enden könnten. Und dann sagst du nein. Genau. Das heißt, die Situationen, die landen garantiert im Bett. Also so weit ist das dann meistens schon fortgeschritten und ich block ab. Warum blockst du ab? Tja, das ist die gute Frage. Im Endeffekt ist es so, ich weiß nicht, ist vielleicht so eine Art von Angst oder Angst davor verletzt zu werden, weiß ich nicht. Irgendwie... Oder hast du Angst davor, vor der letzten endgültigen Wahrheit, ich bin's und es macht mir Spaß? Nö, eigentlich gar nicht. Das nicht? Das ist absolut. Angst, verletzt zu werden? Welche Art Verletzung könnte das sein, vor der du Angst hast? Na, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, weiß nicht. Vielleicht ist es einfach nur, ich möchte vielleicht einfach nur, sag ich mal, verhindern, dass das einfach nur, wie soll ich sagen, eine einmalige Sache bleibt und die Person dann einfach abhaut und das war's dann. Ja, aber das ist ja unter... So ist das die letzten Male abgelaufen und das hat mir nicht so gefallen, glaube ich. Ja, aber es ist ja eben nicht abgelaufen. Du hast ja schon vorher gebremst. Ja, stimmt. Ne? Ich meine, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden, wenn beiden vorher klar ist, das muss jetzt nicht die große Liebe sein, wir haben einfach ein bisschen Sexspaß miteinander. Na eben. Dann ist das okay. Schlimm ist das nur, wenn du dich ein bisschen in den verguckt hast und die Sorge hast, jetzt gehen wir einmal in die Kiste und dann adieu. Dann ist das traurig, aber wenn man sich das vorher so klar macht, ist es doch völlig in Ordnung. Hast du denn vor deiner schwulen Zeit sexuell schon Erlebnisse gehabt mit Frauen? Also vorher nicht, aber wie soll ich sagen, danach hatte ich wohl auch mal ein Erlebnis mit einer Frau, und aber wie soll ich sagen, das war nicht so mein Ding. Das heißt, du hast schon sexuelle Erfahrungen gemacht, also du bist nicht ganz unberührt. Nee, ganz unberührt bin ich nicht mehr. Ich habe mit Männern schon Erfahrungen gemacht und mit Frauen auch. Mhm. Also naja, nicht gerade viel, aber es reicht, um mir ein Bild zu machen. Also was ich gut finde, ist, dass du auf jeden Fall rausgehst, dass du dich auch unter das Volk mischt und die Chance einfach ermöglicht, dass du Leute kennenlernst und dass du ins Gespräch kommst und eben nicht zu Hause rumsitzt und auf den Prinzen wartest, der da vom Himmel fallen könnte. Also zu Hause gesessen habe ich sowieso viel zu lange. Ja, siehst du. Aber du bist 21 Jahre, da kann man alles noch wieder gut machen. Ich würde sagen, Sascha, wenn du die nächste Möglichkeit hast, wenn du einen Jungen oder einen jungen Mann kennengelernt hast, der dir gefällt, den du attraktiv findest und wenn du auch in entsprechender Stimmung bist und auch in erotischer Stimmung bist und es machen möchtest eigentlich, dann mach es. Und sag dir aber gleich vorher, das ist jetzt keine Liebe. Und dir geht es nicht um Lebensbindung oder so, es geht einfach mal um die Erfahrung, vielleicht um eine gute sexuelle Erfahrung. Das habe ich mir die letzten beiden Male auch gesagt und hat trotzdem nicht geklappt. Dann klappt es beim dritten oder beim vierten oder beim fünften Mal. Es ist einfach, dass da ein Damm gebrochen werden muss. Da sind auch vielleicht auch Ängste, vielleicht sind da auch ganz normale Ängste vor schwulem Sex. Kann das sein? Eigentlich nicht. Also Ängste davor habe ich nicht. Im Gegenteil, ich sag mir, ich kann dabei eigentlich nur gewinnen. So sehe ich das auch. Genauso sehe ich das. Sascha, wenn du dir vor Augen hältst, dass es nicht um die große Liebe geht, sondern einfach um eine schöne Sexnacht, kannst du nur gewinnen. Und vor allen Dingen kannst du einfach dazu beitragen, dass du so deine Ängste abbaust, wie immer sie auch begründet sein mögen. Ja. Machen, tun, handeln, das ist es. Nicht zögern. Dieses Zögern macht die Menschen mürbe in jeglicher Beziehung, überall im Leben. Man muss immer was tun. Ja, weil das Problem ist irgendwie, ich zögere ja auch nicht. Also ich flirte mit den Leuten auch, nur ab einem gewissen Punkt, da kommt bei mir irgendwie, es ist wie so ein Instinkt. Ist nicht so, dass ich das irgendwie dann absichtlich mache oder so. Es ist ein Instinkt, dann wehre ich die Person dann plötzlich ab, obwohl ich das gar nicht will. Ja, aber du weißt es ja schon. Es ist dir ja schon bewusst und dann kann man ja auch dagegen wirken. Und beim nächsten Mal musst du mal so ein bisschen über deinen Schatten springen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal auch noch nicht, aber im übernächsten Mal. Und dann möchte also, ich nochmal... Ich soll nicht aufgeben. So sehe ich das, ganz genau. Du hast gerade einen tollen Satz gesagt. Ich habe schon viel zu lange und zu viel allein zu Hause rumgesessen. Ja? Das kann man noch wieder gut machen. So, und jetzt möchte ich nicht, dass du bist jetzt 21, dass wir uns das nächste Mal unterhalten, wenn du 31 bist und sagst, es ist immer nichts passiert, Domian. Das darf nicht sein, weißt du? Also ich hoffe nicht, dass es so lange dauert. Ich hoffe es auch sehr. Ich hoffe auch sehr, dass ich nochmal von dir höre und du sagst, ich bin der Sascha aus Bochum von da und da und es ist passiert und es war gut. Es war gut so. Okay, also. Toi, toi, toi. Ich dann auf jeden Fall nochmal. Jo. Sascha, toi, toi, toi. Tschüss. Kann ich noch ein Autogramm bekommen eventuell? Ja, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, wenn du anschaust. Ne? Tschüss. 1.31 Uhr, 15 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 22 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Übrigens, wer Autogramme haben möchte, bitte am Tag unsere Telefonnummer hier anrufen, die 0800 5678 111. Und dann bekommt ihr ein Autogramm. Zugeschickt. Maike ist jetzt dran. Maike ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Maike. Hallo. Na, um was geht's? Um das romantischste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Um das romantischste Erlebnis. Ja, es war wirklich sehr romantisch. Ich guck mal, ob ich eine Kerze habe, die ich mir anzünden kann. Damit ich in Stimmung komme. Ja, eine reicht, glaube ich, nicht. Eine reicht nicht. Nee. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Also, ich hole mal ganz weit aus. Ich mache es aber trotzdem kurz. Also als ich 15 war, ich bin jetzt 26, also vor 11 Jahren. Du fängst nicht bei der Geburt an. Ah, soll ich? Nee. Nee, also... Als du 15 warst. 1990, genau. 1990. War ich sehr verliebt zum ersten Mal in meinem Leben. Das war sehr aufregend. Und ich bin damals mit einer Jugendgruppe, wie was man so mit 15 halt so macht, mit einer Jugendgruppe in Urlaub fahren, mit einer Jugendgruppe in Urlaub gefahren und auf der Busfahrt hin, nach damals durfte man noch Jugoslawien sagen, bin ich halt in dem Bus sogar mit dem Mann meine heißen Träume mit 15 zusammengekommen. Mhm. Das war alles sehr romantisch. Und aber der Mann war ein Junge. Ja, genau. Ich ja, war nicht der Busfahrer. Ja, aber wahrscheinlich habe ich das schon wieder vergessen, was man damals Junge gesagt hat. Jedenfalls sind wir dann zusammengekommen und hatten wunderschöne 14 Tage. Mhm. Und am letzten Abend, am 26.06.1990, hat unser Campleiter sich überlegt, wir machen jetzt so ein doofes Spiel, Mr. und Mrs. Porridge. Mhm. Und wir hatten überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Wir sind dann halt irgendwie abgehauen und haben uns irgendwo getroffen. Ich weiß nur noch, dass es auf so einem Berg war, an so einer Hauswand gelehnt standen wir. Und irgendwann fing er furchtbar an zu weinen und ich habe dann einfach mal mitgeweint aus Solidarität und habe ihn dann irgendwann unter Tränen gefragt, warum er denn eigentlich weinen würde. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, er hätte sich vorgestellt, dass wir irgendwann nicht mehr zusammen wären. Süß. Wie süß. Ja, total, oder? Und dann musste natürlich noch mehr weinen. Und dann haben wir halt unter diesen Tränen ausgemacht. Wir treffen uns am 26.06.2001 wieder. Nein. Doch. Ich ahne ja schon. Am 26.06.2001. Das war in eurer Sommerpause, leider. Also elf Jahre später, ne? Ja, genau. Warum eigentlich elf Jahre? Genau, das hat jeder gefragt. Das haben mich alle Leute so oft gefragt, dass ich selbst schon unsicher war. Hm? Warum? Weil die normale Frage, die kam, war halt immer, warum nicht 2000, warum 2001? Hm? Und ich weiß jetzt die Antwort. Weil er ein Besserwisser war schon damals. Hm? Und, gelernt hatte, bevor es alle wussten, bevor diese ganze Diskussion um diesen blöden Jahrhundert-Hype losging, dass das neue Jahrtausend 2001 ist. Ja, ich dachte mir auch schon, dass der Wind von da weht. Ja, dann habt ihr euch in diesem Sommer, als ich Sommerpause hatte, und wahrscheinlich in die du hast Sommerpause und ich habe das schönste Erlebnis meines Lebens. Ich wanderte wahrscheinlich hoch in den Alpen gerade. Und was geschah genau? Erzähl es uns. Ich habe mir natürlich mit 15 vorgestellt, krass, dann bis zu 26. Also, nochmal gefragt, ihr habt die ganze Zeit keinen Kontakt miteinander gehabt? Nein, also wir hatten keinen Kontakt. Wir haben uns, also wir kommen beide aus einem sehr kleinen Ort, sind aber beide studieren gegangen. Und, aber nicht aus demselben Ort? Doch, aus demselben kleinen Ort. Ja gut, dann müsst ihr euch aber doch gesehen haben immer wieder. Genau, das haben wir auch. Wir haben uns 4-5 Mal gesehen in den 11 Jahren. Nur? Ja, komisch, ne? Wenn man in einem kleinen Ort, dann läuft man sich auch ständig überweg, vor allen Dingen, wenn man das gleich... 15.000 Einwohner. Mhm. Und ich bin eher nach so dem nebengrößeren Ort orientiert gewesen. Mhm. Und er war halt eher in so einem Tennisverein. Und ich habe halt irgendwie mit 16 aufgehört, Tennis zu spielen. Also wir haben uns halt 4-5 Mal gesehen. Mhm. Und das war auch nett, so, wir haben uns auch unterhalten. Meistens haben wir uns eigentlich nicht so richtig gut unterhalten und vor allen Dingen haben wir nie über dieses Date gesprochen, nie. Aber das wurde nur einmal damals gesagt, in der Weinsituation, dass ihr beide geweint habt. Genau. Wer hatte jetzt die Initiative ergriffen für dieses Jahr, 26.06.? Keiner. Mhm. Wo habt ihr euch getroffen? Achso, das hatten wir natürlich alles ausgemacht. Vor allen Dingen, wir kommen halt aus einem sehr katholischen Ort. Ja. Und wir haben dann gesagt, wir treffen uns nicht vor irgendeiner Kneipe, sondern vor der Kirche. Echt? In eurem Ort? Ja, ja. Mit Uhrzeit? Ja, klar. Wir haben gesagt, 26.06.2001 um 20:01 Uhr. Nein, vor der Kirche. Um 20:01 Uhr vor der Kirche. Ja. Das ist ja wirklich sehr schräg. So, jetzt, das hast du nicht vergessen. Die ganze Zeit. Ja. Noch eine Frage vorweg, bevor wir dann zur Sache kommen. Okay. Als du ihn zwischendurch die paar Mal gesehen hast, ne, fandst du ihn dann noch süß? Es war unterschiedlich. Also ich glaube in 11 Jahren, also es war einfach unterschiedlich. Also es war, er hatte für mich irgendwie einen Zauber dadurch, glaube ich. Also er war für mich schon was Besonderes. Du bist aber auch eine Romantikerin, ne? Wie du das schon sagst. Schon. Er hatte einen Zauber für mich. Ja, aber du kannst das nicht verstehen. Doch. Die erste große Liebe. Ich absolut. Meine, solche Dates machst du ja wahrscheinlich irgendwie so 15.000, 20.000 Mal in deinem Leben aus, aber die meisten vergisst du ja so, einfach irgendwann. Jetzt spannen uns nicht weiter auf die Folter. 20:01 Uhr, 26.06. vor der Kirche in eurem kleinen Ort. Genau. Bist du hingewandert? Ich habe frisch geduscht und geföhnt? Ich war beim Friseur, beim Schwulenfriseur. Und er war... Ich habe Markus, meinen schwulen Friseur, völlig verrückt gemacht und gesagt, er müsse alles geben. So. Und er war tatsächlich da? Ja, nee, das Krasse war, ich fuhr also dahin, also es war halt so ein Kirchvorplatz und da kannst du relativ weit drauf gucken. Und ich hatte mich dann so im Gebüsch versteckt und wollte 5 Minuten zu spät kommen, wie es sich für eine Frau gehört. Ja. Und dann habe ich das aber nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Fuhr also 2 Minuten zu spät, sehr unprofessionell, auf diesem Kirchplatz und da war niemand. Mhm. Und ich hatte mir halt vorher schon ein Alternativ-Date gemacht, weil sonst wäre ich super enttäuscht gewesen. Mhm. Und dann ist aber so ein kleiner Biergarten noch an dieser Kirche, an diesem Kirchplatz. Mhm. Und stand halt jemand auf dem Kirchplatz und dann habe ich gedacht, vielleicht sitzt er in diesem Biergarten und dann saß er da. Er saß tatsächlich da. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Du hast ihn sofort erkannt auch. Ja, natürlich. Und was habt ihr als erstes gesagt? Das war super, das hätte ich jetzt auch, ohne dass du gefragt hättest, erzählt. Das war nämlich peinlich. Er hat gesagt, du bist 2 Minuten zu spät. Ich habe gesagt, ich stelle mal eben mein Fahrrad ab. Das ist wie im Film. Das ist wie in einem Spielfilm. Ja. Du bist 2 Minuten zu spät. Nach 10 Jahren sagt er das. 11. Nach 11, ja. Bitte. So. Seid ihr denn jetzt ein Liebespaar? Nein. Ach, und du machst mir alles kaputt. Bitte? Du machst mir alles kaputt. Ich dachte schon, ihr seid jetzt das größte Liebespaar der Welt. Oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich rufe ihn an und erkläre ihm das. Nein, das kann ich ja gar nicht sagen. Also ich, was ich mit ihm verbinde, sind natürlich sehr viele schöne Momente. Und auch diese Erinnerung einfach an diese 11 Jahre. Ja, man kann auch nach vorne gucken und neue Wege beschreiten jetzt. Ja, da hast du auch völlig recht, Jürgen. Da hast du völlig, völlig recht. Und kenne ich diesen Menschen nicht mehr so. Trefft ihr euch denn jetzt wieder regelmäßig? Wir treffen uns nicht, weil das geht nicht, weil er in einer anderen Stadt wohnt als ich. Ihr habt euch verabredet in 11 Jahren wieder an der gleichen Stelle. Ja, in unserem Heimatdorf. Also er kam aus einer anderen Stadt und ich kam aus einer anderen Stadt. Wie, ihr habt euch jetzt im Ernst wieder verabredet für die nächste? Ja, natürlich. 2026. Ach du lieber Gott, ist das lang hier. Wenn du noch eine Radiosendung hast. Mensch, dann kommt ihr denn mal zusammen, wahrscheinlich wenn ihr 60 seid oder so. Meinst du, dass es ein Zeichen ist? Ja, nee, jetzt ganz im Ernst. Jetzt habe ich dich mal was gefragt, jetzt sag auch mal was. Ja, nee, ich muss jetzt mal dann auch ernst zurückfragen. Gefällt er dir jetzt auch so? Ja, jetzt ist. Das ist schwierig zu beurteilen. Also ich kenne, wie gesagt, was ich gerade schon sagte, also ich finde ihn schon spannend, auf jeden Fall. Aber es hat nicht geschnackelt. Doch, es hat an dem Abend auch sehr geschnackelt sogar. Wie viele Stunden habt ihr miteinander verbracht? Wir haben erst 2 Stunden in dieser Kneipe gesessen und dann sagt er so, das war super ätzend. Dann sagt er so, kam der Kellner vorbei und sagte er so, ich möchte gern zahlen. Mhm. Und ich dachte schon so und habe mir gedacht, okay, ist ja auch in Ordnung, waren ja 2 schöne Stunden. Ja. Wobei ich sagen muss, dass das Gespräch echt über Smalltalk hinausging. Also wir hatten dann abgefrühstückt, wo man in Urlaub hinfährt und wer was alles macht, so gemeinsame Bekannte. Ne? Da hat er bezahlt und dann? Und dann hat er bezahlt und dann hat er gesagt, jetzt dürfte ich ihn mit zu mir nehmen. Und es war also so, dass wir früher, also als wir zusammen waren, immer nur bei mir waren, weil ich... Der ist ja drauf. Jetzt dürftest du ihn mit zu mir nehmen. Also er wird mich jetzt einladen, dafür dürfte ich ihn nicht mit zu mir einladen. Das hast du dann auch gemacht? Ja, sicher. Habt ihr geknutscht? Mm-mm. Aber es war kurz davor, aber ich fand es eigentlich reiner, nicht mit ihm zu knutschen. Reiner? Ja, weil... Knutschen ist ja nur nichts Bedeutsames mehr, wenn man mal ehrlich ist. Und das machen wir ja eigentlich viel öfter, als man eigentlich will. Und ich fand es irgendwie besser, das nicht zu tun. Verstehst du, was ich meine? Ja, vielleicht ist eure Zeit noch nicht reif. Ja, keine Ahnung. Vielleicht erst in 10 Jahren. Dann bist du schon eine reife Frau von 36, von 37. 37 Jahren, krass. Dann werde ich wieder denken, also das war nämlich auch noch was ich sagen wollte. Als ich 15 war und mir überlegt habe, dann bist du krass 26 Jahre alt. Habe ich gedacht, ich würde mich viel älter fühlen, als ich mich jetzt fühle. Siehst du, so wird es hier in 11 Jahren auch gehen. Vermutlich, da wird es mir noch viel eher so gehen, oder? Kennst du das? Ja, klar kenne ich das. Ich habe es ja schon hinter mir. Ich war ja schon mal 37. Ja, gut, aber ich glaube, das Prinzip bleibt dasselbe, oder? Ja, klar, absolut. Gewöhnt man sich da irgendwann dran? Ich hoffe, dass das so bleibt. Dass man nicht irgendwann denkt, oh, jetzt scheiße, jetzt bin ich doch wirklich alt und fühle mich nicht mehr gut. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, wollen wir nicht weiter darüber reden. Was machen wir denn jetzt mit euch beiden? Hast du denn keinen Impuls, irgendwie doch dieses Versprechen jetzt zu brechen und vielleicht doch mal früher anzurufen und sagen, hier komm? Also wir haben ja regelmäßig Kontakt. Das habt ihr schon jetzt? Mhm. Also ich glaube, das ist was... Also ich glaube, wenn du 11 Jahre auf so ein Date gewartet hast, dann spielt Zeit, also sowas wie 2 Monate oder so, spielt Stimmt. keine große Rolle mehr. Also ich würde auch jetzt sagen, das ist schon... Es klingt so schön und so romantisch und so perfekt. Bleibt jetzt einfach mal so ganz entspannt am Ball. Ich hoffe, er hat das nicht gehört. Ich glaube, er wäre mir böse. Glaube ich nicht. Du hast das so charmant erzählt. Glaube ich nicht. Und er ist auch so ein toller Typ, wie er das gemacht hat. Klingt alles wunderbar. Bleibt mal ganz, ganz gelassen am Ball. Wer weiß. Ja, darum geht es gar nicht, oder? Ich wollte eigentlich einfach nur anrufen, weil es eine super schöne Geschichte ist. Doch, stell dir mal vor, nehmen wir mal an, wir wollen das nicht so beschwören. Nehmen wir mal an, daraus würde vielleicht wirklich mal irgendwann eine große Liebe erwachsen. Ja, dann kann ich die Rechte daran verkaufen. Was für eine Geschichte für die vielen Enkel und Urenkel. Mhm. Ne? Ja, aber es ist so auch schon, finde ich. So ist es auch schon wunderschön. So war es schon eine perfekte Geschichte für 1 Live, für den WDR, für Domian. Hat mich echt gefreut. Liebe Maike, du kannst ihn ja nicht grüßen, weil du das ja sonst verraten würdest, ne? Ah, er hat es eher erkannt, wenn er es gehört hat. Ich hoffe, dann hat er es erkannt. Dass es nicht Leute erkannt haben, die es ihm zutragen, weil ich glaube, das wäre da zu nach außen getragen, aber mir ist es egal. Oder? Also, es war eine Top-Story. Wir haben alle gerne zugehört und wir wünschen dir alle von Herzen euch, dass es genau so kommt, wie es für euch am besten ist. Vielen, vielen, vielen Dank, Domian. Liebe Maike, alles Gute. Ciao. Tschüss. So, aus der Kategorie Hollywood, jetzt zu Dirk, 30, guten Tag. Ja, schönen guten Morgen. Jürgen. Hallo Dirk. Um was geht's bei dir? Mein Thema wäre die Sexualität, die bei mir irgendwie, warum auch immer, nicht mehr funktioniert. Mit 30? Ja. Was heißt nicht mehr funktioniert? Körperlich nicht mehr funktioniert? Doch, funktioniert wunderbar alles körperlich. Ich war heute Abend noch in einem Bordell gewesen. Ach so. Ich hatte mal wieder Lust, aber... ich kriege auch eine Erektion, nur passiert halt nichts, ich komme da nicht. Ach so, du kommst nicht zum Orgasmus? Nee. Ach so. Wenn ich jetzt, sagen wir mal so, zu Hause liege und onaniere, ist das kein Problem, dann funktioniert das ja alles wunderbar. Ja, aber es funktioniert nicht, wenn du mit einer Frau zusammen bist. Richtig. Oder funktioniert es nur nicht, wenn du mit einer Prostituierten zusammen bist? Nee, ich hatte vor 94 war meine letzte Freundin, war wunderbar, hat wunderbar geklappt. Seit 7 Jahren hast du keine Freunde mehr gehabt? Nein. Und in diesen, ich aber war. Ja. Und in diesen 7 Jahren hast du nur mit Prostituierten geschlafen oder auch so mit so One-Night-Stand mit anderen Frauen? Nee, gar kein One-Night-Stand. Also nur mit Prostituierten? Ich hatte 5 Jahre überhaupt gar keinen sexuellen Kontakt, weder zu Frauen noch zu Männern. Also ich bin jetzt nicht schwul. Mhm. Wie gesagt, keinen sexuellen Kontakt. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du halt immer probieren, ja. Ja. Und dann bin ich halt, habe ich mir dann so eine Brustierte in mein Auto geholt, das klappt aber auch nicht. Ja, und aber dann, du kriegst dann, wenn du mit ihr zusammen bist, kriegst du eine Erektion? Ja. Und macht dir das dann, während ihr dann in Aktion seid, Spaß? Oder auch nicht so? Eigentlich schon, doch. Eigentlich schon, aber es kommt nicht zum Höhepunkt. Nee. Hm. Wie oft gehst du zu einer Prostituierten? Das war jetzt, wie gesagt, seit 94 vielleicht das vierte Mal. Ach, das ist dann auch nicht so oft. Wie kommt es denn, dass du nicht versuchst, einfach so, weiß ich wo man das alles so machen kann, Mädels kennenzulernen? Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Ja, du. Ich bin vom Beruf Kraftfahrer, das heißt, die Woche bin ich nicht da, bin nur am Wochenende zu Hause und dann bin ich auch mal froh, wenn ich meine Ruhe habe und gut, aber halt nur in meiner Wohnung rum. Ich kapsel mich da ab, ich habe meine Freunde, mit denen ich weggehe, ich versuche dann auch, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, versuche ich dann auch irgendwas anzubändeln, aber funktioniert auch nicht. Mhm. Du gehst nicht in Diskotheken, in Bars und sowas, wo man Mädels kennenlernt? Ja, doch. Das schon? Doch. Ja. Aber dennoch sind nicht so viele Chancen da, Frauen kennenzulernen, also richtig. Auf normalem Wege. Ich habe doch schon in Diskotheken, wo diese Single-Partys sind, da gehe ich dann auch in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Mädel mir eine Nachricht schreibt, aber passiert einfach nichts. Wenn ich dann eine Nachricht habe, dann lande ich die meisten zum Papierkorb. Damals, deine letzte Freundin, bis 94, wie lange warst du mit ihr zusammen? Wir waren 10 Monate zusammen. Dann hat sie mich dann bitterböse enttäuscht. Dann hat sie nachher gesagt, ja, meine Freunde, sie sind ihr halt dann wichtiger wie ich. Also du bist verlassen worden. Ja. Und da hat das sexuell gut geklappt mit der. Ja, wunderbar. Und vorher auch deine Erfahrung, die du vorher gemacht hast. Wunderbar. Schlagartig nachdem nicht mehr. Hey. Wie hast du denn früher so deine Freundinnen, deine Frauen kennengelernt? Ja, was heißt, ich muss dabei sagen, war meine bis jetzt die längste Beziehung, die ich hatte. Und ich habe damals Taxi gefahren und sie hat den Funk gemacht. Mhm. Ja? Und so haben wir uns dann halt kennengelernt. Mhm. Also ich glaube, dass diese Geschichte mit den Prostituierten für dich nichts ist. Nee. Das ist es nicht. Also wenn, ich meine, ein klares Signal deines Körpers oder deiner Psyche gibt's ja schon gar nicht mehr, dass du da nicht kommen kannst. Ne, das sagt dir, dass da irgendwas gravierend nicht in Ordnung ist für dich. Ja, wenn ich wüsste, was das wäre, würde ich dagegen angehen, aber ich weiß wirklich nicht, wo dran liegen kann. Nee, ich würde jetzt viel eher mal versuchen, darüber nachzudenken, auf welchem Wege es denn noch möglich wäre, dass du so in ein Umfeld gelangst, dass du einfach mehr mit Frauen Kontakt hast und vielleicht dann auch ganz normal eine Frau kennenlernen könntest und die Chance hättest, sich so anzunähern, eine Beziehung aufzubauen und sowas. Ja, dann ist das Problem, ich bin auch fürchterlich schüchtern. Und weißt du, und dann, lass mich noch einen Satz sagen, und dann ist die Frage, ob du immer noch diese sexuelle Störung hättest. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe oder kein Sexualtherapeut, ich glaube fast nicht. Aber ich finde, das solltest du erstmal ausprobieren, dass du wieder irgendwie in ein normales Leben reinkommst. Du bist ein junger Mann und hast seit 7 Jahren keine Partnerin, das ist ja nicht in Ordnung. Du hast ja die Sehnsucht danach. Ne? Das ist auch einer meiner größten Wünsche, die ich habe, wieder eine feste Beziehung irgendwann einzugehen. Jedes Mal, so blöd wie sich das jetzt anhört, aber jedes Mal, wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann habe ich nur den einen Wunsch, den ich dann noch äußere. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu gutmütig oder so. Ja, du bist schüchtern, sagst du. Aber so schüchtern wirkst du nun wiederum auch nicht, weil wir unterhalten uns ganz völlig offen hier in aller Öffentlichkeit über das Problem. Ja, da habe ich auch kein Problem mit. Ich kann mich auch über alle Themen unterhalten. Ich kann mich auch mit den Mädels, mit Mädels wunderbar unterhalten. Mhm. Nur wenn dann mal irgendwie was Ernsteres dabei rumkommen soll, dann blocke ich dann wieder ab. Dann bin ich so, dann schäme ich mich, dann gucke ich wieder weg und ich weiß nicht, woran es liegt. Wo ist denn in der letzten Zeit irgendwann mal so ein bisschen ernst geworden? Warst du denn schon mal so ein bisschen verliebt? Nee. Nee. Ja, da war halt auch nicht die richtige da, wo es nur richtig reingefunkt hat. Was hast denn du so für Hobbys? Eher die mit Frauen jetzt weniger zu tun. Nee, sag nur mal. Ich gehe gern angeln. Mhm. Ich habe jetzt einen Bootsführerschein gemacht. Das heißt, ich kann hier in Deutschland überall auf sämtlichen Binnengewässern mit dem Boot rumfahren. Will mir auch nächstes Jahr ein Boot kaufen. Mhm. Und ja. Aber da gibt es doch bestimmt auch so Bootsvereine oder sowas. Darauf will ich hinaus. Ich will darauf hinaus, wo man so ein Vereinsleben koppeln könnte mit einem Hobby von dir. Und in Vereinen sind in der Regel ja meistens halt auch Frauen, wo man Leute kennenlernen kann. Damit du von der Schiene wegkommst, dass du nur in Diskotheken Frauen kennenlernst. Ich gehe nie mit der Absicht, irgendwie in der Diskothek so jetzt auf mein Leben da kennenzulernen. Das ist nicht der richtige Umfeld. Ich sag mir immer, irgendwann passiert es, wenn ich einkaufen gehe, und im Laden sehe ich dann eine hübsche Frau und zwischen uns und dann ist es halt passiert, ne? Ich warte halt da drauf, aber. Ja, manchmal darf man auch nicht zu viel warten, man muss auch was tun, ne? Ja. Aber man darf auch nicht zu. Problem. Ja, ja. Deswegen, also ist jetzt so meine Idee einfach, dass du versuchen musst, mir fällt da spontan auch nichts ein. Da musst du mal in deinem Leben so rumgucken, dass du irgendwo in Gruppen oder Sport machst oder irgendwo, wo halt auch viele Leute sind, somit auch Frauen, dass du einfach die Chance hast, Frauen zu begegnen. Ich möchte aber trotzdem, dass du mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja, vielleicht hat die Elke auch noch eine Idee, was die Störung anbelangt. Ich habe das gerade so gesagt, ich glaube nicht, dass das eine sexuelle Störung ist, sondern vielleicht eher eine Störung deines Lebens im Moment. Aber vielleicht hat die Elke noch einen Tipp. Ja. Machen wir so, ne? Du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Alles klar, mach ich. Alles Gute, toi, toi, toi, Dirk. Danke. Tschüss. Tschüss. Mike, 38, guten Morgen. Schönen guten Morgen, liebe Sorgen. Einen guten Tipp für meinen Vorredner hätte ich. Bitte. Sexkino. Sexkino? Ja, genau. Und was soll er da machen? Da lernt er Frauen kennen? Ja, da lernt man Frauen kennen. Wenn man viel Glück hat, lernt man da eine Frau kennen. Fürs Leben? Nicht notwendigerweise, nein. Eben. Ich glaube, dem Dirk lag es mehr daran, eine Beziehung zu finden, als denn irgendwo Sex. Das funktioniert ja nicht so gut. Richtig, gut. Wie gesagt, bin jetzt auch 38 Jahre, habe auch schon lange keine Beziehung mehr gehabt, so in dem Sinne. Die letzte war ein paar Jahre zurück. Bin übrigens auch Taxi gefahren früher. Ja. War ja der Dirk auch, glaube ich. Mhm. Und ich bin jetzt am letzten Wochenende, und darüber wollte ich dir erzählen. Erzähl. Hier an meinem Wohnort in der tiefsten schwäbischen und badischen Provinz in einem Sexkino gewesen. Es gibt sowas hier tatsächlich. Gibt es das tatsächlich? Ja, doch, man soll es nicht für möglich halten. In einem kleinen Ort? Weiß ich nicht, darf man das sagen? Ja. Villingen-Schwenningen. Ja, kennen wir doch alle. Ja, war wer? Ja, ich kenne es vom Verkehrsfunk. Von was für ein Verkehr? Vom Verkehrsfunk. Villingen-Schwenningen sagt mir was. Na gut. War ich noch nie, aber ist mir bekannt. Ja. Wenn du kommst, sagst du Bescheid vorher. Ja. Auf jeden Fall, da gibt es ein Sexkino, ja. Das Wali-Kino. Mein Gott, ich mache keine Werbung, ich krieg da nichts für, keine Angst, nur keine Angst. Und da bin ich am letzten Wochenende drin gewesen, das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ja. Das war früher ein ganz, in Anführungszeichen, normales Kino, wo Pornofilme liefen. Ja. Und da haben wir uns dann mit 16 oder 17 Jahren reingeschlichen und haben gesagt, ja, wir sind alle schon 18. Und sind dann so reingekommen und haben uns da verlustiert, also nur mit dem Angucken. Mhm. Das ist mittlerweile umgebaut, das Ding. Mhm. Und da finden auch samstags Pärchentreffen statt. Wow. Und man ist aber ein getrennter Bereich für die Pärchen, ja? Ja. Die können da in ihren eigenen Raum gehen, man darf aber als einzelner Mann auch reingehen, also ist sein Eintritt. Ist das eher so ein Swingerclub? Nee. Nee, ist es schon immer noch Kino, Porno-Kino? Ist es nicht, nein, es ist ein reines Pornokino. Also in einem Raum sind dann die Pärchen, die gucken sich die Pornos an, und im anderen Raum sind die Männer. Ja, dieser Pärchen-Club-Raum, so nenne ich den jetzt einfach mal, ja, der ist nur samstags geöffnet. Ja. Und du warst ja dann in dem Solo-Raum, ne, in dem Männerraum. Genau, und da sind da noch einzelne Kabinen so hinten drin, das ist alles schön ausgebaut worden. Mhm. Und gut, es sind da im Regelfall immer mehr Männer da als Frauen, das ist klar, am Wochenende ist da auch ein größerer Betrieb als während der Woche. Ach so, in diesem, also es gibt einen Pärchenraum, und in dem anderen Raum sind nicht nur Männer, die Solo sind, sondern auch Frauen. Richtig. Ah. Es kommen Solo-Frauen, Solo-Frauen weniger, es kommen die dann aber auch in Begleitung. Ja. Und ich hatte eben das Erlebnis, dass eine da war, die war sehr, sehr offenherzig. Und ich hätte mir das im Leben nicht träumen lassen, was dann da passiert ist. Was ist denn passiert? Sie saß sich vorne an der, es gibt da eine riesen Leinwand, Kino, ja, ja, bekannt. Und sie setzt sich in die erste Reihe, mhm, und ich gehe da so rein, alles schön dunkel, finster gehalten. Mhm. Ich denke, was ist denn da vorne los? Da standen da irgend so ein ganzer Pulk von Männern rum, mhm, und machten an sich herum. Ist nicht wahr. Du verstehst, was ich meine. Ich verstehe. Doch, wohl wahr. Und Gucken diese Frau an. Guckten diese Frau an. Ich bin dann weiter vorgegangen, hab gesagt, was ist da los? Dann hat die ja an sich rumgemacht. Die Frau? Ja, die hat einen kurzen Lederrock an, mhm, schwarzen Minirock, nichts drunter. Und die Männer haben dann zugeguckt und haben sich da... Das ist ja Sodom und Gomorra bei euch in Villingen, Schwenning. Das ist doch gut. Du glaubst nicht, wie verklemmt hier unten die Leute sind. Ja, glaube ich. Du sollst nicht für möglich halten, aber es ist tatsächlich so. Hast du denn diese Frau dann auch kennengelernt? Ich habe sie dann kennengelernt, ja. Das ging ja ein paar Stunden, das ist ja nachts offen bis um 1 Uhr. Hast du denn, indiskrete Frage, dich zu den Männern gestellt und das auch getan, was die getan haben? Ich habe es auch getan. Ja. Und zwar habe ich es dann in dem Moment getan, als ich mich so ein bisschen ein paar Sitze neben sie setzt, das hat sich sonst keiner getraut. Ich habe gesagt, ich glaube, die Spinne oder was. Ich habe da so vielleicht ein bisschen eine exhibitionistische Ader entwickelt. Mhm. An diesem Abend habe ich gesagt, ist mir doch wurscht, mich kennt doch eh keiner. So, dann haben die... Und die anderen machen es auch, ja. Die Männer haben im Kreis quasi um sie herum gestanden, haben es genau, gemacht. Genau, konntest du von der Leinwand gar nichts mehr sehen. Du hast es gemacht, die Leinwand war wahrscheinlich gar nicht mehr interessant. Sondern, ach, das war der Leinwand, war doch völlig uninteressant. Live ist wichtig, live. Ja, genau. Du hast es gemacht quasi neben ihr sitzend. Genau, so. Ich habe mich dann einfach hingesetzt, neben sie hingesetzt, und einmal fängt sie an, hier an meiner Hose rumzufummeln, ne. Ach. Und da habe ich gedacht, das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Mhm. Und habe die Hose geöffnet, so wie sich das gehört. Und hab da mit ihr rumgemacht. So, ja. Ist denn jetzt danach auch ein Gespräch noch entstanden, als ihr da raus wart? Mehrere. Die ist dann in den Vorraum gegangen. Es gibt da so einen Vorraum direkt nach der Kasse. Ja. Da ist es dann normal hell, da kannst du Getränke, aha, zu dir nehmen, was weiß ich, was essen, mhm, und was trinken, hauptsächlich was trinken. Und mhm, dann geht man wieder rein, wenn man wieder Bock hat. Ne? Mhm. Und dann sind wir vorne hingegangen und haben uns unterhalten und mit dem unterhalten und mit anderen Leuten unterhalten. Man ist dann doch unter Männern und mit der einen Frau da eben... Also, das ist eine offene Runde, wir haben alle über alles offen gesprochen. Fandst du sie okay? Ich finde sie sehr okay, ja. Und als sie rauskam, ich meine, der Raum war ja nur dunkel, gab es kein böses Erwachen, als du sie denn gesehen hast. Ach nein, warum denn? Aber das ist jetzt nicht so, dass du mit dieser Frau privaten Kontakt auch hast. Ich habe ihr meine Telefonnummer gegeben. Wie gesagt, es war jetzt erst am Wochenende. Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal meldet. Ich habe gesagt, mhm, melde dich bitte, weil sie ist auch nicht so regelmäßig da. Was hältst du denn von Frauen, die sowas machen? Ja, es gibt welche, die sagen, es sind Schlampen, es gibt andere, die sagen, die finden das gut. Ich finde es nicht negativ, sagen wir es mal so. Es sollte mehr geben, die jetzt sich nicht so unbedingt da jetzt, was weiß ich, so ganz extrem aufführen, sagen wir es mal so. Könntest du dich in eine Frau denn auch verlieben, die du vielleicht auf diesem Wege kennengelernt hast und die sowas gemacht hat? Ich denke ja. Also das wäre jetzt kein Hemmschuh oder du würdest sie nicht verachten letztendlich? Für mich nicht. Für mich nicht. Wie gesagt, es gibt viele, die sind dazu verklemmt, die sind da eben nicht so tolerant, so offen. Aber für mich persönlich wäre es kein Problem. Mhm. Hat die Frau darüber auch etwas erzählt, ob sie das öfters macht oder was sie dabei findet? Ja, sie ist öfters da gewesen, sie hat sich frei gemacht. Sie war früher verheiratet und seit ein paar Jahren geschieden und so weiter. Sagte so, und jetzt möchte ich mal leben. Ja. Und die macht das an, wenn da 4, 5, 6, 8 Männer... Sie macht das an, sie hat Spaß, aber sie macht das an. Und also ich meine, wenn sie mich schon mit meinem Mund an ihre intimsten Teile reinlässt, ja, dann hat das schon, also dann muss es ihr schon Spaß machen, ja. Also, was es in Villingen, Schwenningen alles gibt. Ja, du musst da mal hier runterkommen. Ja, und ich muss unbedingt in dieses Kino kommen dann. Genau, ich sag dir die Adresse, beziehungsweise die Redaktion hat hier. So machen wir das. Alles klar. Lieber Mike, danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Wir sind am Ende der Sendung und viel Spaß hier, ganz einfach noch. Dir auch. Danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Morgen sind wir wieder da. Im Radio bei 1 Live hier und dann auch morgen wieder mit dem Fernsehen, zusammen mit dem WDR Fernsehen. 1 Uhr. Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Wir haben morgen wieder eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Die Leitungen sind ab 0 Uhr geschaltet. Ich sage euch nochmal die Nummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Schöne Nacht, gute Nacht, ciao und bye bye. Bis morgen.